Anlässlich des 70. Gründungstages der Kim Il-sung-Universität besichtigten Kim Jong-nam, Kim Gi-nam und Che Tae-bo mit den Funktionären der Universität am 1. Oktober die Ausstellung für Bildung und Wissenschaft an der Uni.